Erst da ein Kind erbt alles von seinem Vater. Aber als Kind ist es wie ein Diener. Zweiter, andere Leute passen auf das Kind auf. Das geht bis zu einer bestimmten Zeit. Dritter, so war es auch bei uns. Wir waren wie Diener unter den Regeln der Welt. Vierter, aber zur richtigen Zeit schickte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren. Fünfter, er befreite die Menschen von den Regeln. So wurden wir Gottes Kinder. Sechster, ihr seid jetzt Gottes Kinder. Gott gab uns den Geist von seinem Sohn. Siebter, du bist kein Diener mehr. Du bist ein Kind und ein Erbe Gottes. Achter, früher kanntet ihr Gott nicht. Ihr habt falschen Göttern gedient. Neunter, jetzt kennt ihr Gott. Warum wollt ihr wieder Diener von schwachen Regeln sein? Zehnter, ihr achtet wieder auf besondere Tage, Monate und Jahre. Elfter, ich habe Angst um euch. War meine Arbeit für euch umsonst? Zwölfter, liebe Brüder, werdet wie ich. Ihr habt mir früher nichts Böses getan. Dreizehnter, ich war körperlich schwach. So erzählte ich euch das erste Mal von Jesus. Vierzehnter, meine Krankheit war schwer für euch. Aber ihr habt mich wie einen Engel aufgenommen. Fünfzehnter, wo ist eure Freude jetzt? Ihr hättet mir sogar eure Augen gegeben. Sechzehnter, bin ich jetzt euer Feind? Ich sage euch doch nur die Wahrheit. Siebzehnter, andere Leute wollen euch beeinflussen. Aber sie meinen es nicht gut mit euch. Achtzehnter, es ist gut, immer Gutes zu tun. Nicht nur, wenn ich bei euch bin. Neunzehnter, meine Kinder, ich sorge mich wieder um euch. Christus soll in euch leben. Zwanzigster, ich möchte jetzt bei euch sein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Einundzwanzigster, ihr wollt unter den Regeln leben. Hört ihr nicht, was die Regeln sagen? 22. Abraham hatte zwei Söhne. Einer war von einer Dienerin, einer von einer freien Frau. 23. Der Sohn der Dienerin kam normal zur Welt. Der andere durch Gottes Versprechen. 24. Das ist ein Bild. Es gibt zwei Wege. Hagar steht für den Berg Sinai. 25. Hagar ist wie das heutige Jerusalem. Die Menschen dort sind wie Diener. 26. Aber das Jerusalem im Himmel ist frei. Das ist unsere Mutter. 27. In der Schrift steht, freue dich, du Frau ohne Kinder. Du wirst viele Kinder haben. 28. Ihr seid wie Isaac. Ihr seid Kinder wegen Gottes Versprechen. 29. Damals war der normale Sohn böse zum anderen Sohn. So ist es heute auch. 30. Die Schrift sagt, schick die Dienerin und ihren Sohn weg. Er soll nicht erben. 31. Also, Brüder, wir sind keine Kinder der Dienerin. Wir sind Kinder der freien Frau.